Wenn Facebook keine Internetplattform wäre, sondern ein Land, dann wäre es das drittgrößte Land dieser Erde mit 500 Millionen Bürgern, die in 70 verschiedenen Sprachen miteinander kommunizieren und die durchschnittlich rund 130 Freunde miteinander teilen. Sascha Adamek hat sich in seinem Buch Die Facebook-Falle vor allem damit beschäftigt, wie schwer es ist, seine virtuellen Freunde wieder loszuwerden, welche gesellschaftlichen und politischen Dimensionen das Netzwerk hat und wie demokratisch es in seinen internen Abläufen ist. Und diese Abläufe, sozusagen die von Facebook betriebene Innenpolitik, die beschäftigt uns jetzt, denn da gibt es Neuigkeiten. Und Sascha Adamek ist jetzt unser Gast im Studio. Schönen guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Herr Adamek, Facebook ist ja unter anderem mit der Prämisse angetreten, die Welt transparenter und demokratischer zu machen. Jetzt wird aber doch deutlich, dass Facebook-Nutzer manchmal demokratischer sind als diese Institution selbst. Sprich, wenn sie kritische Inhalte dort platzieren, werden oder wurden diese Aussagen zensiert. Worum geht es bei diesen Vorwürfen genau? Was ist da passiert? Also ich bin auf eine Seite gestoßen, eine Art Suchmaschine für Facebook, wo wir also in Echtzeit sehen können, was Menschen, die bei Facebook sind, gerade schreiben zu einem Thema. Ich gebe irgendein Thema ein aktuell politisches oder auch ein privates und sehe, wer was wann zu welcher Zeit schreibt. Das kann ich tun, ohne auf Facebook zu sein. Und es ist ein Datenschutzprojekt, was uns zeigen soll, wie offen man sich macht, wenn man auf Facebook irgendetwas schreibt. Insofern ist es natürlich ein kritisches Projekt und ich habe dann einem sehr Facebook-begeisterten Freund einen Link von dieser Seite zuschicken wollen über Facebook Mail, das heißt über ein persönliches Kommunikationsmittel auf Facebook, was ich für geschützt hielt. Und dann kam die Ansage, das kann nicht versandt werden wegen möglicher illegaler Inhalte, was ich dann mehrmals nachprobiert habe und festgestellt habe, Facebook zensiert ganz offenkundig diesen ihnen nicht genehmen kritischen Link zu einer Seite, der uns halt offenbar macht, wie offen wir uns auf Facebook machen. Ja, welche Inhalte sind das konkret, die da rausfliegen, umgeleitet werden oder auch im Netz verschluckt? Für mich überraschend war, dass dieses Projekt halt angetreten ist, Facebook zu kritisieren. Es gibt ein ähnliches Projekt, was für Social Marketing, also für die werbetreibende Industrie genutzt wird, die genau das Gleiche machen, die aber nicht geblockt waren. Insofern war es eindeutig für mich so, daraus zu lesen, dass man diese kritische Seite innerhalb der Facebook-Gemeinde nicht gerne sieht und auch nicht gerne sieht, wenn Facebook-Mitglieder gegenseitig sich darüber informieren. Ja, das habe ich verstanden. Aber was sind das für Inhalte? Ich meine, Facebook ist doof, reicht doch sicher nicht. Was wollen diese Plattformen mit ihrer Kritik selber kommunizieren, die dann wieder rausfliegen bei Facebook? Sie können sich den Spaß machen, Sie können Obama eingeben, Mubarak, Sie können Gaddafi oder Gutenberg eingeben, Sie können auch Sex eingeben oder andere etwas derbere Wörter und Sie sehen, auf welchem Niveau Menschen miteinander kommunizieren und das in Echtzeit. Sie können auch Produktnamen eingeben, das ist das, was die werbetreibende Wirtschaft gerne macht, also sprich Opinion Mining betreiben, sogenannte Meinungsbildung beobachten. Das zeigt diese Seite auf sehr einfache Art und Weise. Natürlich gibt es da Filterprogramme, die das sehr versierter machen und auch ohne, dass wir es merken. Das ist ja die Krux an so einer Plattform, dass sie etwas offenbar macht, was ohnehin geschieht. Nur Facebook gefällt nicht, dass wir sehen, was ohnehin geschieht. Die Seite, die sozusagen uns permanent auch bearbeitet, animiert, auf eine sehr freundliche Art uns offen zu machen, ist dann doch sehr verschlossen, wenn es darum geht, ihre eigenen Abläufe und das, was sie mit unseren Daten tun, offen zu legen. Und das war das, was mich daran irritiert hat. Und nebenbei gesagt, ist es etwas, was auch nicht zur Internetwelt passt. Einfach Inhalte in einer persönlichen Mail, die man schickt, zu blocken, das passt nicht. Und das hat Facebook mittlerweile auch wohl eingesehen. Nachdem ich darüber berichtet habe, ist wenige Tage später diese Zensur aufgehoben worden. Jetzt kann man youropenbook.org auch innerhalb der Facebook-Gemeinde versenden und sich das angucken. Also youropenbook war sozusagen der Stein des Anstoßes, woran Sie deutlich gemacht haben, dass die Innen- und die Außenpolitik des Konzerns einander widersprechen. Was vermuten Sie, das ist ja schon öfter passiert, wird es solche Seiten immer geben, die Facebook dann selber zensiert und blockiert? Ja, es gab es immer wieder und immer wieder war es erst nach einer öffentlichen kritischen Reaktion, entweder aus den Medien oder aus der Facebook-Gemeinde selbst so, dass Facebook das dann wieder aufgehoben hat. Es gab die Satire-Seite Lamebook. Es gab auch sehr rüde Versuche von Facebook, eine Plattform zu verklagen, die sogenannte Suicide Machine. Dort konnte man sein digitales Ich automatisiert zerstören, weil das nämlich nebenbei gesagt eine sehr schwierige Angelegenheit ist, auf Facebook sein Konto zu löschen. Und diese Seite wollte den Menschen behilflich sein, die einfach mal aussteigen wollen und ihre digitalen Spuren löschen wollten. Daraufhin hat Facebook diese Seite verklagt. Mich erstaunt das trotzdem, dass die Plattform das nötig hat. Das wird alles über Facebook kommuniziert, von der privaten Verabredung bis zum politischen Bekenntnis und zum Aufruf zur Demonstration. Alles hat in Facebook seinen Platz. Es ist eine Überfülle von Informationen. Man muss sich sowieso durchfinden wollen, um das überhaupt zu ordnen. Was soll denn das bringen, die Zensur eines, Entschuldigung, vermeintlich doch sehr kleinen Links? Also irgendwie kommt mir das schlicht ein bisschen seltsam vor. Das sollten Sie Facebook fragen. Mir kommt das auch sehr seltsam vor. Ich finde es auch unklug für einen Konzern, der ja Offenheit, Transparenz, Demokratie zu seinen Grundregeln zählt und damit ja auch wirbt. Und wir sprechen jetzt von Facebook-Revolutionen im arabischen Raum. Ist es im Grunde genommen lächerlich, dass Facebook auf solche Mittel zurückgreift? Meint Sascha Adamek, Journalist und Autor des Buches Die Facebook-Falle, hier im Deutschlandradio Kultur im Radio Feuilleton. Herr Adamek, Sie sagten mal, Facebook nutze auch Diktatoren. Wie meinen Sie das? Ja, wir haben jetzt erlebt, dass Facebook natürlich ein unglaubliches positives Potenzial hat zur Mobilisierung von vielen Menschen in Echtzeit. Es gibt und gab allerdings auch Beispiele. Das jüngste war in Tunesien, wo es dann das mittlerweile geschasste Regime von Präsident Ben Ali, der zurückgetreten ist, versucht und auch erfolgreich versucht haben, die Leute, die auf Facebook sind, über sogenannte Phishing-E-Mails, das muss man technisch erklären, das ist wie so eine Entführung meines Accounts. Die Leute haben sich eingetragen mit ihrem Passwort, haben gedacht, sich auf Facebook anzumelden, haben dort auch mit ihren Freunden und politischen Weggefährten kommuniziert und wussten gar nicht, dass dieses Regime längst die Facebook-Seiten umgeschaltet hatte auf die Regierungsserver. Das heißt, man hat die Menschen in die Falle gelockt. Das ist etwas, was Facebook nicht unmittelbar zu verantworten hat. Allerdings hat es auch dort wieder Monate gedauert, bis Facebook überhaupt reagiert hat, nachdem britische Oppositionelle sagten, warum verschwinden bestimmte Meinungen, die ich dort äußere, plötzlich aus meiner Facebook-Seite. Der Schlüssel dazu war, Facebook war gar nicht mehr Herr des Verfahrens. Das zeigt auch, wie anfällig diese Plattform ist, auch für oppositionelle Bewegungen. Und in Iran war es so, dass bei der Erhebung 2009 gegen Ahmadinejad tatsächlich auch Menschen verhaftet wurden aufgrund von Facebook-Profilen, die man vorgelegt hat und ausgewertet hat von Seiten des Geheimdienstes. Auch ein Geheimdienst kann eine Facebook-Seite betreiben. Er kann dies auch verdeckt tun und er kann damit natürlich auch Oppositionelle anlocken und letztendlich dann die Falle zuschnappen lassen, indem er die Menschen verhaftet. Sicher ein zweischneidiges Schwert, aber zum anderen wissen wir doch seit den Aufständen im arabischen Raum, dass diese Plattform tatsächlich demokratische Energie hat, denn ohne diese Plattform wäre, wenn es den Umsturz gegeben hätte, das doch erheblich langsamer, zögerlicher und vielleicht auch gar nicht so erfolgreich gewesen wie in Tunesien, wo ja gerade überdurchschnittlich viele junge, gebildete Leute, die sich dort vernetzt hatten, auf die Straße gingen. Also hat es doch eine positive demokratische Energie. Ja, zunächst mal war der Effekt ja, in Ägypten hat die Regierung zu einem Mittel gegriffen, was autokratische Regime gerne machen, das Internet komplett abschalten. Oder in dem Fall auch Facebook komplett abschalten. Und das hat natürlich dazu geführt, dass Menschen, die sich vor allem digital verständigt haben, plötzlich auf die Straße gehen mussten, um ihren Groll zu zeigen. Was ich damit sagen will, ist, Facebook ist für mich ein Medium wie jedes andere. Wir sprechen ja auch nicht von einer Fernsehrevolution, nur weil Al Jazeera sehr viel und sehr unabhängig über diese Konflikte berichtet hat. Ich halte es für etwas verwegen, so einer Revolte, wo Menschen sterben, wo Leute wirklich hohe Risiken eingehen, um Ungerechtigkeiten zu beseitigen, um sich solcher Regime zu befreien, den blauen Stempel von Facebook aufzudrücken. Das mag zwar für die Facebook-PR-Strategen positiv sein, ich halte es allerdings für sehr vermessen. Und es gab beispielsweise in Moldawien eine SMS-Revolution, wo man Mobilisierung über SMSen hingekriegt hat, über die Mobiltelefone, die übrigens dann nicht so nachverfolgbar und rückverfolgbar sind und auch nicht für Geheimdienste so leicht auszuwerten sind, sodass Menschen verhaftet werden können. Also deutlich wird mir in unserem Gespräch auch, Herr Adamek, dass sich die virtuelle und die reale Welt immer mehr miteinander verknüpfen werden mit Hilfe so einer Plattform. Wie sehen Sie denn die Zukunft dieses Netzwerks? Wird es politisch wichtiger oder unwichtiger? Also ich habe mir mal die Freude erlaubt, mal die Facebook-Seiten unserer führenden Politiker anzugucken. Was man da sieht, lässt einen eher ratlos zurück, weil es ist so banal, was Politikerinnen und Politiker auf Facebook und Twitter schreiben. Eine Bundesfamilienministerin, die von Twabendessen und Twittagessen spricht, da kann ich nur lachen, wenn ich sowas sehe. Deswegen glaube ich nicht, dass das in Deutschland, wo wir ja doch eine hohe Kultur des Austauschs und auch der Medien haben, tatsächlich der politischen Kommunikation förderlich sein wird. Es führt eher zu einer Banalisierung. Insofern bin ich da eher skeptisch. Sascha Adamek, Journalist und Buchautor. Sein Buch Die Facebook-Falle ist gerade im Heine Verlag erschienen. Und wir sprachen über die demokratischen Aspekte, die diese Plattform im gesellschaftlichen Raum zunehmend bekommt. Vielen Dank.